Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Concord 286, vor Steve. Hallo und herzlich willkommen zum 286. Concord, den ich am heutigen, anfangs war es sonnig, inzwischen ist es nur noch grau und windig. Freitag, dem 7. Oktober 2011 aufgenommen habe. It is 10:58. Jawohl, ja. Und das Intro ist nebenbei eine, das Internet gräbt Sachen aus, eine Werbung, die so nie im Fernsehen gelaufen sein soll, angeblich. Gut, ich habe den offiziellen Werbespot auch nur aus dem Internet, aber ja. Think Different aus aktuellem Anlass, die inoffizielle Version mit Steve. Weil die offizielle Version, die hat Richard Dreyfuss gesprochen. Ja, wie gesagt, aus aktuellem Anlass. Was es damit auf sich hat, erzähle ich in Teil 3. Ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik und ein Teil Technikmeldungen inklusive auch noch ein bisschen mehr. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich Meldungen versteckt habe aus Libyen, Ägypten zum Atom. Nicht aus dem Atom, Terrormeldungen gab es dann, inklusive lustiger Vollüberwachung. Israel-Palästina und Bankenmeldungen. 7 Grad, sunnige, jip, nippige, auch jip, greetings. Die 7 Grad, die fühlen sich wie 4 oder 5 Grad an und der Wind macht irgendwas zwischen 17 und was waren es, 26 km/h aus Southwest. Aber es ist sonnig, plus der Regen ist erst für demnächst angedroht. Ja. So, dann wollen wir gucken. Was haben wir denn hier? Nein, nicht das aus dem Titel. Das kommt später. Nicht in diesem Teil. Da hätte ich erstmal ein paar Libyen-Meldungen. Den Djibril zum Beispiel. Mahmoud Djibril, der Regierungschef des Nationalen Übergangsrates in Libyen, will nach eigenen Angaben auf ein politisches Amt in einer neuen Regierung verzichten. In Tripolis sagte er, das Exekutivbüro des Übergangsrates werde seine Arbeit aber bis zu einer vollständigen Befreiung Libyens fortführen. Blablabla. Oder anders ausgedrückt, es gibt ja jetzt also den ersten, der jetzt Macht hat, übergangshalber, aber schon sagt, nö, die will er gar nicht behalten. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass Gaddafi irgendwie immer noch nicht ausgegraben wurde, wo immer der sich jetzt versteckt. So, dann hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal die Meldung, dass da irgendwie G36-Gewehre aus deutscher Produktion in Libyen ausgebuddelt wurden, aufgefunden wurden. Und ja, da ist jetzt wo rausgekommen, wie die denn da hingekommen sein könnten. Berlin DPA, die von libyschen Rebellen in einer Gaddafi-Residenz in Tripolis gefundenen deutschen G36-Sturmgewehre sollen nach einem Zeitungsbericht aus einer Lieferung nach Ägypten stammen. Ägypten, ne? Wir erinnern uns, das war dieses Land, was ach so stabilisierend in der Region wirkte. Weswegen man ja gegen Herrn Mubarak nicht sein durfte. Ja, die waren so stabilisierend, dass sie dem anderen stabilen Land in der Region Libyen einfach mal deutsche Waffen zukommen lassen haben. Ja, ach na dann. Die Bundesregierung habe dem Hersteller Heckler & Koch 2003 Exportgenehmigungen für 608 Sturmgewehre und Munition erteilt, berichtet die Blöd am Sonntag. Eine Sprecherin des Unternehmens hat das Geschäft bestätigt und unterstrichen, dass die Lieferung nach Ägypten legal erfolgt sei. Wie die Waffen von dort weiter in die Gaddafi-Residenz gelangen konnten, bliebe unklar. Naja, also ich meine, so unheimlich viele Möglichkeiten gibt's nicht. Entweder die Libyer haben sie sich geholt, ohne sie holen zu dürfen, oder die Ägypter haben die Waffen übergeben. Hm? Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass ja Ägypten immer eine lupenreine Demokratie war. Forti ist von Sonntag. Auch von Sonntag gibt es dann den Sohntakt, der in das afrikanische Nachbarland Niger geflohene Gaddafi-Sohn al-Sadi soll versucht haben, mit den neuen libyschen Machthabern zu verhandeln. Eine dem Übergangsrat nahestehende Website meldete, der 38-Jährige habe über einen ehemaligen Geschäftspartner Kontakt zum lokalen Übergangsrat der Stadt Sintern aufgenommen. Die dortigen Verantwortlichen hätten es jedoch abgelehnt, mit ihm zu sprechen. Al-Sadi wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Da ist wohl jemand leicht verzweifelt. Plus die Frage, die dadurch immer noch nicht beantwortet ist, wo denn eigentlich Herr Gaddafi hin verschwunden ist. So, Ägypten. Not gegen. Auch in Ägypten sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie wandten sich gegen die seit Jahrzehnten bestehenden Notstandsgesetze. Die derzeitige Militärregierung sieht sich immer stärkeren Protesten gegenüber. Das ging zwischendurch mal so weit, dass diverse Parteien angedroht haben, sie würden bei einer Wahl nicht antreten, wenn nicht irgendwelche Bedingungen erfüllt würden. Was bei mir dann als erstes mal die Frage aufwarf, wem denn wohl so eine Partei eher schadet, wenn sie nicht bei einer Wahl antritt. Dem Militär, den Wählern, sich selbst, also dem Militär tendenziell nämlich so ungefähr gar nicht. Außer vielleicht, dass man irgendwie international das Land in den Schmutz ziehen kann, wo es aber vielleicht unter Umständen auch hingehört. Aber ja. Zuletzt hatten Aktivisten und Parteien gedroht, die Parlamentsabstimmung zu boykottieren, da ein Gesetz zur Regulierung des Wahlverfahrens ehemalige Vertreter des früheren Regimes begünstige. Ja. Nein, wir treten nicht zur Wahl an, außer ihr sorgt dafür, dass die da nicht gewählt werden können. Wenn genügend Wähler die da haben wollen, ist es aber auch nicht besonders demokratisch, dafür sorgen zu wollen, dass die da nicht gewählt werden dürfen. Also, ist von Samstag. Von Sonntag gab es dann eine Gesetzänderung. Nach Protesten der Opposition hat die seit dem Sturz von Präsident Hosni Mubarak in Ägypten regierende Militärführung eine Änderung des Wahlrechts angekündigt. Generalstabschef Sami Anan habe bei einer Krisensitzung des Rats Oppositionsvertretern die Streichung eines umstrittenen Passes zugesagt, berichtet das ägyptische Staatsfernsehen. Dieser sieht vor, dass ein Teil der Parlamentssitze unabhängigen Kandidaten vorbehalten ist. Zugleich habe der Militärrat eine Aufhebung des seit über 30 Jahren geltenden Ausnahmezustands in Aussicht gestellt, berichtet das staatliche Fernsehen. Das las sich allerdings kurz danach dann schon wieder anders. Da gab es dann auch noch so einen Zeitplan. In Ägypten hatte der regierende Militärrat einen Plan für die Übergabe der Macht an die zivile Regierung vorgestellt. Das Papier gilt zwar als unverbindlich, gibt aber erstmals einen Zeitrahmen vor. Klingt ja mal nett. Demnach könnten Ende nächsten Jahres Präsidentschaftswahlen stattfinden. Außerdem stimmten die Militärs Änderungen am Wahlrecht zu, die viele Parteien gefordert hatten. Eine Aufhebung des seit mehr als 30 Jahren geltenden Ausnahmezustands ist dagegen kurzfristig nicht geplant. Na, in der Meldung eben las sich das wie, ja, kommt. Und hier liest sich das eher wie, nee, doch nicht. Na, also ich meine, beides kann jetzt nicht so richtig zutreffend sein. Oder das ja kommt, ist wirklich so in der Kategorie, naja, so irgendwann. Wenn wir gerade nichts Besseres vorhaben. So quasi extrem unbestimmt. Ja, oder so als ist das reine Absichtsbekundung. Ja, also im Prinzip, grundsätzlich, eigentlich wollen wir das Notstandsrecht abschaffen, beenden. Uneigentlich und real wollen wir das aber doch nicht und deswegen nö. Zivilisten sollen aber künftig nicht mehr vor Militärgerichte gestellt werden. Oh, wie großzügig. In den vergangenen 8 Monaten waren mehr als 10.000 Menschen von solchen Schnellgerichten zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Na, oh, wie großzügig. Ist von Sonntag. So, dann gibt es ein neues zum Atom. Weil putzigerweise seit Sonntag mir weder aus Libyen noch aus Ägypten groß was in die Finger gefallen ist. Da gibt es erstmal eine Fukuntersuchung. In Japan wird im Oktober eine unabhängige Kommission zur Fukushima-Katastrophe ihre Arbeit aufnehmen. Ein entsprechendes Gesetz dazu wurde durch den Senat endgültig verabschiedet. 10 Experten sollen ein halbes Jahr Zeit bekommen, um einen Bericht über die Vorkommnisse im Atomkraftwerk anzufertigen. Außerdem sollen sie Empfehlungen dazu abgeben, wie eine solche Katastrophe in Zukunft verhindert werden könnte. Och, da gibt es eine ganz einfache, oder es gibt sogar mehrere ganz einfache Möglichkeiten. Entweder ihr schaltet alle eure beschissenen AKWs ab, oder ihr schaltet alle beschissenen AKWs ab, die möglicherweise irgendwo sind, wo es Erdbeben könnte. Das sind alle. Tja, schade aber auch. Oder ihr schaltet zumindest die ab, die direkt an der Küste stehen, weil wenn da mal eine Welle vorbeikommt. Das haben wir jetzt ja nur gelernt, dass eine Welle da dann doch irgendwie leicht Zerstörungen anrichten könnte. Aber ey. Am 11. März hat er ein Erdbeben, blablabla. Bla bla. Bla. Ist eine Meldung von Freitag und ja, also ne, sie wollen dann mal eine Kommission und die haben dann mal ein halbes Jahr. Und selbst wenn dann das halbe Jahr rum ist, gehe ich mal davon aus, dass da noch nichts passiert sein wird und dass sie dann auch erstmal nur erklären, ja, also im Prinzip wären wir bereit, irgendetwas zu tun. Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass sie da irgendwie besondere Eile an den Tag legen. So, dann gibt es eine Eva Kaufheb. Die japanische Regierung hat ihre Empfehlung zur Evakuierung für bestimmte Gebiete um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima aufgehoben. Wirtschaftsminister Yukio Edano versprach, die Regierung arbeite hart daran. Ja, was denn jetzt? Er verspricht, die Regierung arbeitet. Das sollte er nicht versprechen, sondern das sollte er einfach als Tatsache hinstellen. Aber die Radio-Wiesen-Wildnachrichten, wo immer die das geklaut haben. Arbeite hart daran, den verseuchten Boden zu dekontaminieren. Sie werde außerdem dabei helfen, dass die Menschen sicher in ihre Häuser zurückkehren könnten. Ja, also, ne, was sie da jetzt irgendwie machen, ist die oberen Erdschichten wegräumen, überall wo Wald ist, das Laub wegräumen und darauf hoffen, dass es dann schon reicht. Also ich würde mich da jetzt nicht unheimlich sicher fühlen, wäre ich da irgendwie Mensch, der in der Gegend wohnen wollen würde. Also genau genommen würde ich in der Gegend nicht wohnen wollen. Aber, es könnte an mir liegen. Ist vom letzten Freitag. Am Sonntag gab es dann eine Kanthüllung. Ich habe Hefe gefunden. Der inzwischen zurückgetretene japanische Premierminister Kan plaudert über Fukushima. Sie haben darüber nachgedacht, ob sie Tokio evakuieren sollen. Das wären 30 Millionen Menschen gewesen. Er hat seine Experten nach deren Worst-Case-Einschätzung gefragt und die haben ihm was von 200 bis 250 Kilometer Evakuierungsradius gesagt. Oh, und erzählt auch mal, was TEPCOs Plan war. The former Prime Minister accuses the company of wanting to abandon the stricken nuclear plant at the height of the crisis and let its workers walk off-site for the reactors to bubble away. Die wollten tatsächlich die Kraftwerke einfach mal da lustig vor sich hin blubbern lassen, wo einigermaßen klar ist, hätten sie das gemacht, dann wäre mit ziemlicher Sicherheit nukleares Material ins Grundwasser gelangt und hätte die 250 Kilometer Radius dann auch wirklich gut begründen können. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass mir immer noch keiner erklären konnte bisher, wo denn jetzt, beziehungsweise das wissen sie ja selber nicht, wo denn jetzt eigentlich nukleares Material überall verstaut ist. Ja, alles, was sie wissen, ist das, was sie von außen sehen können. Und viel ist das nicht. Ja, okay, da sind die Dächer weg von den Reaktoren. Aber dummerweise da, wo das Zeug hingeschmolzen ist, nämlich nach unten, da kann man nicht gucken. Da ist nämlich noch ein bisschen Resthaus. Aber jetzt sind sie ja irgendwie gerade dabei, lustige Plastikfolien um Reaktor 1 zu wickeln. In der dumpfen Hoffnung, dass wenn man ihn mit Zellophan einwickelt, er dann ruhig ist. Oder so. Am Mittwoch gab es dann noch Genkai, nämlich einen neuen Zwischenfall in einem japanischen AKW, habe ich auch wieder bei Hefe gefunden. Nach einem Ausfall des Kühlsystems musste einer der beiden Reaktoren im AKW Genkai ausgeschaltet werden, berichtet RIA Novosti mit Berufung auf den japanischen Fernsehsender NHK. Es ist kaum erwähnenswert, dass selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt irgendeine Gefahr für Arbeiter oder Anwohner bestand. Also das dumpfe Gefühl, Hefe, nur etwas ironisch. Na, also für eine angeblich ach so sichere Technik ist da schon erstaunlich oft, dass da irgendwas ausfällt. Also ich meine, wenn jetzt, fällt mir da so spontan ein, was ich in so einer Ausfallhäufigkeit erwarten würde. Deutsche Bahn? Ja, die wird sich da glaube ich auch anfangen zu schämen. Auch nur anfangen. Am Mittwoch gab es dann auch noch in Belgien, in einer Wiederaufbereitungsanlage in Belgien, sind drei Menschen verstrahlt worden. Bei einer routinemäßigen Inspektion sei es ein Unfall mit einem Plutoniumbehälter gekommen. Heißt es vom Betreiber der Anlage. Belgo-Prozess nahe der niederländischen Grenze. Bei dem Vorfall am Nachmittag sei aber keine Radioaktivität aus der Anlage ausgetreten. Bei den drei Verstrahlten handelt es sich um Inspekteure der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA und Euratom sowie um einen Mitarbeiter der Anlage. Also wahrscheinlich eine IAEA-Pfeife, eine Euratom-Pfeife und einen von der Anlage. Frage ich mich, was ist da passiert? Ja, das geht aus der dpa-Meldung hier nicht hervor. So, Fifes Bericht dazu. Aus der beliebten Kategorie, bei uns ist Atomenergie sicher. Drei Menschen bei Unfall in belgische Wiederaufbereitungsanlage verstrahlt. Bei einer routinemäßigen Inspektion war es zu dem Unfall mit einem Plutoniumbehälter gekommen. Der Behälter ist auf den Boden gefallen, sagte ein Belgo-Prozesssprecher. Kann ja mal passieren. Und so Plutoniumbehälter, die werden ja heute auch nicht mehr so stabil gebaut wie früher. Und überhaupt eine Gefahr besteht im Grunde nicht, denn dabei sei aber nur eine extrem kleine Menge freigesetzt worden. Nur eine ganz kleine Menge. Was kann da schon passieren? Bis auf, dass es Stoffe gibt, die auch schon in einer ganz kleinen Menge ziemlich tödlich sind. Und ja, radioaktives Material zählt in die Kategorie, die man besser überhaupt gar nicht irgendwo rumliegen haben will. Aber hey. Und selbstverständlich, sicher wie das Amen in der Kirche, besteht keinerlei Gefahr für die Anwohner oder die Umwelt. Besonders peinlich, das war ein IAEA-Inspektor, ein Euratom-Inspektor und ein Mitarbeiter der Anlage. Wie das wohl lief? Der Container hier sieht aber nicht sonderlich stabil aus. Mal gucken, ob der einmal runterfallen überlebt. Na, das würde mich wirklich mal interessieren. Was zum Fick ist da passiert? Was haben die gemacht? Na, also ich meine, wenn die Container sich dann schon von alleine auflösen, das wäre äußerst unsicher. Wenn die sich auflösen, wenn man sie einmal scharf anguckt, wäre auch extrem unerwünscht. Also irgendwas werden die gemacht haben müssen. Ja, das wird nun irgendwo berichtet. Dann gibt's Golif hier. Wir haben ja nämlich Bundesregierung hat jetzt festgestellt, oder was überhaupt die Bundesregierung, auf jeden Fall irgendwer hat festgestellt, dass viermal so viel radioaktives Material in Gorleben eingelagert werden müsste, wie bisher eigentlich geschätzt, weil denen ist aufgefallen, dass bei der Anreicherung von Uran ja auch radioaktive Reste übrig geblieben sind, dass diverse Forschungsreaktoren völlig überraschend auch tatsächlich radioaktives Material produzieren und dass man das alles vielleicht möglicherweise doch irgendwo unterbringen will, wo es ein bisschen sicher gelagert sein könnte. Und da frage ich mich, warum zum Fick tauchen da jetzt plötzlich radioaktive Stoffmengen auf, die vorher niemand auf dem Radar hatte? Haben die alle irgendwie nicht nachgedacht? Weil, also ich meine, wenn da irgendwie bei der Anreicherung Material übrig bleibt, irgendwo muss das jetzt schon rumliegen. Und auch die Forschungsreaktoren werden irgendwo ihren radioaktiven Mist hinpacken müssen. Oder sind die so in der Kategorie, naja, also wenn wir hier irgendwie den Raum vollgeräumt haben mit Müll, dann machen wir den einfach zu und dann passt das schon. Oder was? Na, also ich meine, irgendwas riecht da komisch. Ich weiß auch nicht. Muss an mir liegen. So, dann gab es gestern noch eine Asszögerung, weil nämlich die Bergung dieser Atommülls aus dem Zwischenlager Asse noch nicht begonnen hat und schon drohen neue Verzögerungen. Das Bundesamt für Strahlenschutz geht davon aus, dass die Rückholung der strahlenden Abfalls mehr als 10 Jahre in Anspruch nehmen wird. Na, also, sie haben noch nicht mal angefangen, rechnen jetzt aber schon mal mit Verzögerungen. Ja, warum auch nicht, ne? Ist ja nicht so, dass das Zeug da irgendwie in der Zwischenzeit schon mal ins Grundwasser sapschen würde. Wie doch? Ach, das bisschen Radioaktivität, außerdem bestand ja nie eine Gefahr. No? Also, ja. Dann gab es auch noch eine Terrormeldung. Terrormeldung gab es. Ist hier allerdings das belgische Zeug, das gehört hier nicht rein. Das ist schließlich eine Rubrik. So, Terror. Avlaki. Noch ist nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmte, der schon mehrfach totgesagte Hassprediger Anwar al-Awlaki oder Aulaki, wie sie den auch aussprechen, soll in Jemen getötet worden sein. Mit Hilfe einer Kampfdrohne soll sein Auto bombardiert worden sein. Für die USA wäre der Tod des gesuchten Mannes eine gute Nachricht, denn er hatte im Namen von Al-Qaida mehrfach dazu aufgerufen, Amerikaner zu töten. Und schmackhaftes nebenbei, die amerikanische Staatsbürgerschaft. Oder anders ausgedrückt, die USA hat einen US-Amerikaner ohne Gerichtsverfahren umgebracht. Wenn das andere Länder machen, dann gilt das als Mord. Wenn das Privatpersonen machen, gilt das als Mord. Wenn egal wer das sonst macht, geht das mal gar nicht. Aber die USA kann einfach mal ohne jede Form von Gerichtsverfahren einen Menschen umbringen lassen. Oder umbringen. Ist von Freitag. Dann Meilenmord. US-Präsident Barack Obama hatte die Tötung eines weiteren Al-Qaida-Führers als Meilenstein im Kampf gegen den Terror bezeichnet. Der 40-jährige Prediger Anwar al-Awlaki war im Jemen erschossen worden. Was denn jetzt? Zerbombt oder erschossen? Beides geht irgendwie nur begrenzt zusammen, aber vielleicht haben sie auch erst das Auto zerbombt und als er dann rauskam, alles, was sich bewegt hat, erschossen. Und als sein Helfer kam, haben sie die auch erschossen. Ach nein, das war ja das Collateral Murder Video. Das ist ja ein Ausnahme-Sonderfall gewesen. Übrigens, heute hat es weniger Bodenfeuchtigkeit als letzte Woche. Allerdings droht halt ein Regengebiet. Aber ja. Bei der Operation kamen auch 10 seiner Begleiter ums Leben. Obama weigerte sich zu sagen, ob er die Tötung befohlen habe. Formuliere ich mal vorsichtig, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, dann hat Obama zumindest autorisiert, dass der Awlaki auf einer Liste zu tötender Personen auftauchte. Kill or kill or kill or maybe if he begs for it capture. Na? Also, Herr Obama hat also mindestens in Kauf genommen, dass ein US-Amerikaner umgebracht wurde, ohne Gerichtsverfahren. Na, die Frage, die das dann aufwirft, ist ja nicht so sehr, ob irgendwie, wenn Herr Obama das macht, das ein Problem ist. Ach na, Pipifax. Die Frage ist vielmehr, ob man sich vorstellen kann, zum Beispiel, angenommen, Frau Palim würde nochmal irgendwie zur US-Präsidentschaft kandidieren wollen, was sie jetzt angekündigt hat, dass sie zumindest dieses Mal nicht täte. Ja, aber angenommen, Frau Palim wäre dann mal US-Präsidentin und die würde einfach mal irgendwen umbringen lassen. Weil, hey, wir haben doch hier schon einen Präzedenzfall. Bei Obama war das auch in Ordnung. Ja, also, da hätte ich jetzt irgendwie kein so richtig wohliges Gefühl bei der Vorstellung. Na, aber Obama stellt sich hin und erklärt das zu einem Meilenstein. Ja, Mord. Ihr habt nicht nur billigend in Kauf genommen, dass der am Ende vielleicht tot sein könnte, sondern ihr habt ihn umgebracht. Das nennt man gemeinhin Mord. Na, also, ich weiß auch nicht, was das denn eigentlich werden soll. Irgendwie Change We Can Believe In? Ne? Ja, Obama hat es geschafft, Bin Laden umbringen zu lassen. Obama hat es geschafft, noch mehr Leute umbringen zu lassen. Und das ist warum doch jetzt gleich akzeptabel? Leuchtet mir nicht ein. Das geht nicht. Leute einfach so umbringen lassen ist nicht. Geht nicht. Das darf nicht. Illegal. Ja? So, dann gab es eine Firstnahme. Die Polizei hat nämlich in Nordrhein-Westfalen und Hessen 4 Männer festgenommen, die der Islamisten-Szene zugerechnet werden. 3 Männer wurden im Raum Bonn, ein 4. in Offenbach gefasst, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Köln. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich alle 4 illegal Schusswaffen verschafft. Nach allerersten Erkenntnissen, weil nämlich angeblich, kommen wir gleich noch zu. Die Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren seien in Deutschland geboren. Nach SWR-Informationen stehen die Festnahmen im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Deutschlandfest in Bonn. Weil Turns out, der Terrorverdacht gegen die vier vorläufig festgenommenen Männer in Bonn und Offenbach hat sich nach Informationen des WDR nicht bestätigt. Nach dem bereits freigelassenen Offenbacher sollen bis zum Abend auch die anderen drei Männer auf freien Fuß kommen, meldete die Aktuelle Stunde unter Berufung auf die Polizei. Die wollte das bislang nicht bestätigen, ein Ermittler der Bonner Staatsanwaltschaft war nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Weil, turns out, von den Schusswaffen war dummerweise bei diversen Hausdurchsuchungen nichts zu finden. Und wenn sie doch angeblich Schusswaffen hätten und die sich extra zugelegt hätten, um Leute umzubringen, dann sollte man schon erwarten, dass von den Schusswaffen irgendwo irgendwas zu sehen sein sollte. Und dann kam da noch so ein richtiger Brüller hinterher. Bonn, die vorübergehend festgenommenen mutmaßlichen Islamisten werden weiter von der Polizei beobachtet. Sie müssten unter Kontrolle bleiben, sagt ein Polizeisprecher. Weil sie haben keine Schusswaffen gekauft, aber sie haben islamischen Glauben und sind damit ganz schlimme Terroristen. Hallo, Herr Polizeidödel. Entweder sie haben irgendwas gegen die Herren vorzuweisen oder as it turns out you do not. Und wenn ihr nichts habt, was ihr denen ernsthaft vorwerfen könnt, nichts, was irgendwie auch nur einen Haftbefehl rechtfertigen würde, dann würde mich schon eine Begründung dafür interessieren, warum ihr jetzt meint, ihr könntet die einfach mal unter Vollüberwachung setzen. Na? Weil deren Gesicht gefällt mir nicht? Weil, guck mal da, ein zehnköpfiger Affe? Was wird das, wenn's fertig ist? Rechtsfreier Raum? Die Männer waren am Wochenende wegen des Verdachts festgenommen worden, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Der Verdacht konnte jedoch nicht erhärtet werden, weil sie nämlich nichts gefunden haben. Und das wäre eigentlich der Moment, wo die Polizei hätte sagen müssen, oh, sorry, tut uns leid, dass wir euch verdächtigt haben. Geht hin, in Frieden. Und tut nichts Böses. Aber, ne? Ja, ach, die haben bestimmt was vorgehabt, wir müssen die voll überwachen. Was für eine verfickte Terrornation haben wir hier eigentlich? Habe ich irgendwie was verpasst und wir haben den Rechtsstaat gerade mal zwischendurch unauffällig abgeschafft? Die haben nichts, die haben nicht mal irgendwie was gefunden, was sie denen vorwerfen können, um die überhaupt in Untersuchungshaft halten zu können. Also, was sollen die Schlimmes geplant haben? Ja, schwere staatsgefährdende Straftat, blablob. Lasst mich raten, auch die Hausdurchsuchungen sind mit Gefahr im Verzug begründet gewesen. Na, turns out, nein, ist nichts. Richtige Reaktion? Oh, nichts gefunden. Gut, dann gehen wir mal davon aus, ihr seid wohl unschuldig. Ja, geht hin in Frieden. Wir werden euch nicht weiter belästigen. Also, wir finden irgendwas, was wir euch vorwerfen können, aber das haben wir ja schon offensichtlich nicht. Ne? Also, wozu da jetzt eigentlich eine Überwachung? Mit der weiteren Beobachtung will die Polizei sicherstellen, dass von den Personen keine Gefahr für die Einheitsfeierlichkeiten in Bonn ausgehen. Welche Form von Gefahr könnte denn von denen ausgehen? Waffen haben sie ja nun offensichtlich keine. Sie könnten da hingehen und könnten Worte sagen. Schlimm. Also, was für ein verfickter Terrorstaat ist das hier eigentlich? Dass die Polizei Leuten, denen sie nichts vorwerfen kann, weil sie nämlich nichts gefunden hat, was die Schlimmes getan hätten, einfach mal hinterher schnüffelt, weil, wir wollen nur sicher gehen, dass sie nicht gefährlich sein könnten. Na, gefährlich ist übrigens an der Stelle dann gerade die Polizei, nämlich mit der Tatsache, dass sie Leuten hinterher schnüffelt, denen sie nichts vorwerfen kann. Na, was kommt als nächstes? Die präventive Vollüberwachung? Vorratsdatenspeicherung wollt ihr ja schon die ganze Zeit, da blökt ihr da und rum. Na, also, da. Terrorstaat. Ist von Montag nebenbei. Dann gab's da auch nochmal bei Fefe den Vollverdacht. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit dem Gegenwirken aus Holland? Da haben die Behörden so 2009 herum angefangen, missliebigen Mitbürgern nach allen Regeln der Kunst deutlich zu machen, dass sie hier nicht willkommen sind. Da gibt es dann gehäuft Hausdurchsuchungen, Inspektion des Gesundheitsamtes, baurechtliche Inspektion, die Feuerwehr guckt mal, sowas. Nun, sowas gibt es bei uns, auch bei uns gelegentlich. Ich hatte da mal was zu geschrieben, aber es ist noch kein so tiefgehendes Phänomen. Trotzdem, wenn ich diesen Artikel hier lese, mache ich mir schon Sorgen. Da haben sie Terroristen gefasst und ihre Wohnung durchsuchte, weil sie sich illegal Schusswaffen verschafft hätten. Leider fanden sich dann bei den Durchsuchungen keine Waffen und auch keine gefährlichen Gegenstände. Hups. Aber natürlich lässt die Polizei sich von so Details wie fehlenden Beweisen und widerlegtem Anfangsverdacht nicht aufhalten und beobachtet weiter. Wir stehen ihnen auf den Füßen und achten darauf, dass sie unter Kontrolle bleiben, sagte der Kölner Polizeisprecher Carsten Möllers am Montag der dpa. Hat eigentlich schon mal jemand gegen den Herrn Möllers eine Strafanzeige wegen Vortäuschung einer Straftat aufgegeben? Ja, oder ist irgendwie Vollüberwachung aller Bürger eine völlig rechtskonforme Geschichte? Fucking Terrorstaat. Die Ermittlungen würden fortgeführt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei Köln und Staatsanwaltschaft der Bonn vom Sonntagabend. Und sie haben diesmal auch einen Verantwortlichen für die schlechten Informationen, die zu den Verhaftungen und Durchsuchungen geführt haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch bekannt als Bundesverfassungsgeheimdienst. Na, also sie haben nichts gefunden, meinen aber, sie könnten die jetzt unter Vollüberwachung stellen. Wie lange denn eigentlich? Werden die jetzt immer noch überwacht? Und vor allen Dingen das nächste Mal, dass irgendein Polizeisprecher sich hinstellt und rumnölt und man hätte zu wenig Polizisten, grinse ich hier breit und weise mal darauf hin, dass das ja wohl nicht der Fall sein kann, wenn sie genügend Polizisten haben, um unbescholtene Bürger zu überwachen. Ja, dann können sie nicht zu wenig Polizisten haben. Dann haben sie eher zu viele Polizisten. Oder ihnen ist akut langweilig. Oder sie scheißen auf Rechtsstaat. Scheißen auf die Verfassung. Na? Ja. So. Dann gibt's Neues von Israel/Palästina. Da gab es nämlich eine Stoppforderung. Neue Verhandlungen über einen Frieden im Nahen Osten wird es nach Aussage der Palästinenser erst geben, wenn Israel den Bau weiterer Siedlungen vollständig einstellt. Diese Bedingungen müsse der israelische Ministerpräsident Netanyahu öffentlich akzeptieren, forderte der palästinensische Unterhändler Shad, wenn man den richtig ausspricht, vor Journalisten in Ramallah. Den Vorsitzenden des Nahostquartetts, Blair, warf er erneut Parteilichkeit vor, da dieser nur noch die politische Linie Israels verkaufe. Sei er als Vermittler nutzlos, erklärte der Mitarbeiter von Palästinenserpräsident Abbas. Ja, also ich meine, geht ja eigentlich auch nicht an, dass sie da noch weiter bauen. Also, beziehungsweise bauen können sie gerne auf Gebieten, die nach Forderung der Palästinenser den Israelis zustehen. Da können sie tun und lassen, was sie wollen. Auf Gebieten der Palästinenser hat allerdings der israelische Staat genau gar nichts zu bauen. Keine vollendeten Tatsachen. Wäre mal irgendwie nett. Dann hat übrigens ein israelischer Schriftsteller sich das Recht erstritten, offiziell als religionslos geführt zu werden. Wie die Zeitung Haaretz schreibt, hatte sich Yoram Kaniuk, wie immer man den dann richtig ausspricht, im Mai an die Justiz gewandt. Das israelische Innenministerium habe sich zuvor geweigert, die Angaben zu seiner Religion von jüdisch in ohne Religion zu ändern. Ein Gericht in Tel Aviv habe dem Antrag Kaniuks nun stattgegeben und entschieden, dass jeder Staatsbürger sich jetzt offiziell als religionslos eintragen lassen könne. Der 81-jährige Kläger sprach gegenüber der Zeitung von einer Entscheidung historischen Ausmaßes, er könne sehr wohl Jude von Nationalität und gleichzeitig religionslos sein. Na, so viel auch zu der Frage, ob irgendwie Israel sich auch als nicht jüdisch dominierter Staat akzeptieren will. Die haben da schon Probleme, jemandem die Eintragung der Religion aus den offiziellen Unterlagen zu genehmigen. Und müssen das dann erst vom Gericht geliefert bekommen. Dann gab es eine Moschee-Unruhe. Da haben nämlich arabische Israelis sich in Tuba Sangria erneut Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag eine Moschee in Brand gesetzt und stark beschädigt. Nach Angaben der Behörden setzte die Polizei Tränengas gegen die meist jugendlichen Demonstranten ein. Was ich da vermisse, gut, es gehört an sich nicht in die Meldung rein, aber was ich da vermisse, ist eine Meldung. Übrigens, die Polizei ermittelt schon, wer denn diesen Brandanschlag getätigt haben könnte. Na, ist eine reine Formalie, weil ich gehe mal davon aus, dass sie sehr wohl ermitteln. Aber wenn das nicht gemeldet wird, fällt mir das gerade so als, da fehlt was auf. So, ist von Dienstag. Von gestern gab es einen UNESCO-Key. Die UNESCO hat nämlich entschieden, Palästinas Antrag auf Anerkennung als Staat zuzulassen. Jetzt wird das vor der UNO-Vollversammlung abgestimmt werden. Schreibt Fefe. Die USA hatten das bis zuletzt zu verhindern versucht und zeigten sich jetzt auch entsprechend konsterniert. und argumentieren, dass die Sache ja im Sicherheitsrat, wo die USA ein Vetorecht haben, anhängig sei und daher keine Angelegenheit für die UNESCO gewesen wäre, bla bla. So, dann gibt es nochmal Banken, ein paar Bankenmeldungen. Da hatte ich auch irgendwie nichts von mitgekriegt, weil, nun ja, die Mainstream-Medien es gepflegt ignoriert haben, so wie Mainstream-Medien gerne Dinge ignorieren. Aber es gibt in USA, insbesondere in New York, schon seit, boah, lasst mich lügen, 3 Wochen, regelmäßige Demos, Occupy Wall Street. Und das ist laut Fefe für die Amis Neuland. In Manhattan gibt es so gut wie nie ernstzunehmende Proteste gegen die Banken. Höchstens mal hier ein paar Gestalten, da ein Altkommunist mit einem bizarren Plakat. Dass da mal genug Leute zusammenkommen würden, dass man das in Kameraaufnahmen als Demonstration werten würde, ist, soweit er weiß, sehr selten. Die Reaktionen waren initial eher hilflos. Die Cops haben da halt alle wichtigen Bereiche verbarrikadiert. Ist das Zeug hier eigentlich wieder angewachsen, oder? Das hier nur? Nee, das sieht angewachsen aus. Die Cops haben da halt alle wichtigen Bereiche verbarrikadiert und da so ein paar Stirnacken-Cops hingestellt, die die Demonstranten böse angestarrt haben. Als sich abzeichnete, dass da mehr als nur ein Flashmob war, der nach 10 Minuten vorbei ist, haben sie die Demonstranten auf die Brooklyn Bridge gelassen, dann dort abgeschnitten und eingekesselt und Dutzende verhaftet. Plus, was es da auch Spannendes gab, da ist ein, also besonders ein Cop aufgefallen damit, dass er mit Reizgas rumlief und einfach mal wehrlose Demonstrantinnen angesprayt hatte, die daraufhin zusammengebrochen sind, weil das Zeug wohl wirklich echt empfindlich scheiße wehtut. Schätz, ist die US-amerikanischen Polizisten, insbesondere dieser eine, trägt ein Namensschildchen. Das heißt, der ist innerhalb sehr kurzer Zeit identifiziert worden. Dann ist Anonymous hingegangen und hat, ich weiß nicht, wo die gewühlt haben, auf jeden Fall haben die persönliche Daten zu dem rausgeflöht und die dann veröffentlicht. Und sagen wir mal so, die New Yorker Polizei hat jetzt das klitzewinzige Problem, dass sie erstmal erklären müssen, wenn sie nichts gegen den Mann machen, warum sie nichts gegen den Mann machen. Beziehungsweise wenn sie sich zu viel Zeit lassen, warum. Und also eigentlich müsste der entsprechend aus dem Dienst entfernt werden, aus dem aktiven Außendienst. Aktueller Höhepunkt ist in Fefes Augen die Pressemeldung von JP Morgan Chase, die dem NYPD 4,6 Millionen Dollar gespendet haben. Ja, allerdings schon im Frühjahr irgendwann. Also ein kausaler Zusammenhang ist da eher weniger herzustellen. Ist von Sonntag. Am Mittwoch gab es dann das Deutsche Bank-Ziel. Wegen der Krise an den Finanzmärkten hat die Deutsche Bank ihr angestrebtes Rekordgewinnziel für dieses Jahr aufgegeben. Der Vorstandsvorsitzende Ackermann begründete dies mit einer enttäuschenden Leistung im Bereich Investmentbanking. Der in Aussicht gestellte Gewinn von 10 Milliarden Euro vor Steuern sei unter diesen Umständen nicht mehr zu erreichen. Schön, dass es ihm auch mal auffällt. Ne? Die nächste Bankenkrise ist ja wieder da. Tada! Ich meine, lange haben die Banken ja noch nicht gehalten. Na, sämtliche Staaten sind heftig in die Miesen reingerannt. Die Banken grinsen breit und jetzt reißen sie die nächsten Staaten runter, ne? Weil hier diese ganze Griechenland-Scheiße ist ja, das tut ja nur so, als wäre das, ha, die schlimmen Griechen, die so viel Urlaub machen und so viel Geld ausgeben. Nein, in Wirklichkeit ist das Problem, dass die Banken sich verschätzt haben und jetzt eine Bankenrettung brauchen. Deswegen tun wir so, als würden wir Griechenland retten, weil wir indirekt nämlich den Banken dann wieder Geld zukommen lassen. Das fällt dann nur nicht so akut auf. Aber ja, dann bei Occupy Wall Street ist die Stadt dann irgendwie in der Kategorie absurd rumgelaufen. Die haben dann nämlich den Einsatz von akustischen Verstärkern verboten. Na, also auch keine Flüstertüte oder sonst irgendwas. Woraufhin die Demonstranten dann einfach mal kreativ geworden sind. Da gibt's jetzt The Human Microphone. Mensch, der was zu sagen hat, sagt was, während die Menschenmenge hinter ihm das dann einfach wiederholt. Das sind genügend, dass es dann laut wird. Die brauchen keine elektronischen Verstärker. Mal ganz davon abgesehen, dass das überaus faszinierend ist, was ich so an Videos davon gesehen habe. Ne, so von wegen Mikrofoncheck und die Menschenmenge antwortet Mikrofoncheck. Und das synchron. Das heißt gleichzeitig. Na, das ist schon... Ja, ne? Mein Fiefe, das glaubt die Stadt hoffentlich nicht wirklich, dass sie die Hacker in Sachen Kreativität abhängen kann. Jo. Dann gibt's Dexia. Die französische Regierung geht von einer baldigen Lösung für die finanziell angeschlagene Dexia-Bank aus. Dies könne bis morgen geschehen, sagte Finanzminister Barouin dem RTL-Hörfunk. Die teilverstaatlichte französisch-belgische Bank werde in ihrer jetzigen Form nicht fortbestehen. Also, es implodiert gerade eine französisch-belgische Bank. Huch. Da habe ich auch irgendwie nichts von mitgekriegt. Das Ding taucht plötzlich als, ja, wir sind gerade dabei, irgendeine Lösung zu finden auf. Dass da überhaupt ein Problem war, ist mir nicht begegnet. Also irgendwie sind die Nachrichten gerade auch wieder etwas dünn in der Ecke. Dann derzeit bedarfsfrei. Der Bundesverband Deutscher Banken sieht derzeit keinen akuten Kapitalbedarf bei den deutschen Kreditinstituten. Verbandshauptgeschäftsführer Kemmer sagte im Deutschlandfunk, die Finanzinstitute hätten in der Vergangenheit ihr Eigenkapital gesteckt und stünden vergleichsweise gut und solide da. Solange bis dann die ersten Kreditausfälle kommen, dann steht er nämlich weder gut noch solide da. Weil euch dann nämlich auffällt, dass irgendwie ein bisschen was an Geld fehlt. Aber hey. Und Dexia soll in eine sogenannte Bartbank aufgespalten werden. So, dann kommen wir in der Musikecke gerade mal eben fix an, wo ich geplatziert habe von Rapalier vom Hohen Weststedt, Samstag, 16.25 Uhr. Nevermind the Strangers, 5 Minuten 21 lang. Auch da ist natürlich die Jubelfrau nicht. Und Herrn Pispers vom 4. Oktober, mutmaßlich 2 Minuten 32 lang. Kriegt ihr dann auf und vor allem in die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich irgendjemand bemüßigt fühlen sollte, irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier erzählt habe, fallen lassen zu wollen. Zum Beispiel, ich hätte zu wenig geflucht oder so. Könnt ihr mir gerne eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben, mich bei Google Plus erwähnen, bei twitter@compot. Anschreiben oder einen Kommentar im compiblog.de Compot 286 Teil 1 deponieren. Das erreicht mich dann alles. So, und jetzt viel Spaß mit Nevermind the Strangers von Rapalje und dem Herrn Pispers. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. The Strangers. So we all end up in some ways like the rings of last night's last. But we take us things together, that's the thing of all the end. Never mind the strangers, cause I'll always be your friend until. Side of life and nothing to improve. today. Oh, if you played to the dust, but at least we took a challenge, and we didn't just pretend. Never mind the strangers, 'cause I'd always, we'd always be yours. WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Rechtzeitig zum Jahrestag der deutschen Einheit mussten wir mal wieder daran erinnert werden, wie gefährdet unsere kostbare Demokratie jederzeit ist. Aber weil wir keinen Friedensnobelpreisträger haben, der Verdächtige auf eine Todesliste setzen und unter dem Jubel aller Rechtschaffenen ohne Prozess und ohne Beweise exekutieren lassen darf, müssen wir uns damit begnügen, Verdächtige unter großem Getöse zu verhaften. Beziehungsweise mutmaßliche, wie es heutzutage heißt. Der Verdächtige ist heute ein mutmaßlicher. Und in der Kombination mutmaßlicher Islamist kann es sich nur um die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat handeln. Ich weiß nichts über die vier vorübergehend verhafteten Männer. Aber ich weiß, dass es definitiv keine mutmaßlichen Islamisten sind. Oder üben die ihren Glauben heimlich aus? Warum sollten sie? Islamist zu sein ist genauso wenig ein Verbrechen wie Christ zu sein. Aber die Medien haben es geschafft, Islamist gleichzusetzen mit Terrorist. Terroristen sind Verbrecher, genau wie Kinderschänder, Vergewaltiger und Mörder. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Glauben sie sich bekennen. Es gibt unter den Islamisten Verbrecher und es gibt unter den Christen Verbrecher, aber ich habe noch nie gelesen, dass ein Verbrecher als mutmaßlicher Christ bezeichnet worden ist. Dabei wäre folgende Schlagzeile wirklich schön gewesen. CDU empört, mutmaßlicher Christ erhält Redezeit im Bundestag. Haben Sie das mitbekommen, dass der mutmaßliche Christ Volker Kauder seinen mutmaßlichen Mitchristen Norbert Lammert heftig angegriffen hat, weil der bei der Bundestagsdebatte über den Rettungsschirm zwei CDU-Abweichler ans Rednerpult gelassen hat? Die Demokratie ist immer in Gefahr und wenn jetzt auch noch jeder frei gewählte Abgeordnete im Parlament offen aussprechen darf, was er denkt, dann aber gute Nacht. Wenn schon der gute alte Kadavergehorsam nicht mehr funktioniert, darf doch in der Demokratie zumindest blinder Gehorsam erwartet werden. Blinde wie Wolfgang Bosbach haben die Fresse zu halten und sich von Sehenden wie dem mutmaßlichen Hirnbesitzer Ronald Pofalla führen zu lassen. Denn Demokratie ist, wenn der mutmaßliche Fraktionsführer Kauder befiehlt. Und zwar, wer reden darf und wer nicht. dass zwei mutmaßliche Antidemokraten wie Kauder und Pofalla frei herumlaufen dürfen, halten die Medien übrigens nicht für staatsgefährdend. Bis neulich.